Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du sitzt im Café und hörst, wie ein Lehrer und eine Lehrerin über den Wandertag sprechen. Wie war eigentlich euer Wandertag letzte Woche? Oh, zum Glück verlief er ohne größere unangenehme Zwischenfälle. Ich weiß, so ein Wandertag ist purer Stress. Erzähl mal, wohin seid ihr gefahren? Wir sind zum Baumwipfelpfad im Bayerischen Wald gefahren. Herrliche Aussicht. Es hat aber schon morgens Nerven gekostet, bis endlich alle im Bus waren. Ja, das ist immer ein großes Durcheinander am Morgen. Alle sind so aufgeregt und es scheint nichts zu klappen. Keine leichte Arbeit morgens, die Schüler durchzuzählen, während alle lärmend und aufgeregt umherlaufen. Ich kenne das. Und dann fehlt immer wieder mal jemand. Diesmal fehlten sogar 3. Wir haben versucht, die betreffenden Eltern telefonisch zu erreichen. Währenddessen fiel einem Schüler auf, dass er seine Jacke vergessen hatte. Da fragte er mich, ob denn ein T-Shirt nicht genug sei. Anfang Januar im T-Shirt auf den Baumwipfelpfad. Was soll man da noch antworten? Ich habe mal erlebt, dass eine Schülerin mit Glitzerschal und Abendhandtäschchen zum Ausflug angetreten ist. Das ist gar nichts im Vergleich zu Jana, die in Schuhen mit ziemlich hohem Absatz gekommen ist. Zum Glück hat sich dann in einem Spind doch noch ein paar Sportschuhe gefunden. Seid ihr planmäßig abgefahren? Fast. Als um 7:30 noch immer nicht alle im Bus waren, wurde der Busfahrer langsam ungeduldig. Dann kamen endlich die fehlenden Schüler. Die einzige Entschuldigung war, dass sie einfach verschlafen hatten. Na, immerhin sind sie gekommen. Und die Busfahrt? Ist da alles gut gelaufen? Mehr oder weniger. Im Bus gab es in der letzten Reihe noch den klassischen Kampf um die besten Sitzplätze und wer neben wem sitzen darf. Während der Fahrt dann musste eine Schülerin sich übergeben. Zum Glück konnte der Busfahrer noch rechtzeitig auf einen Parkplatz fahren. Der Rest der Klasse drückte die Nasen neugierig an die Busscheiben und aß dabei genüsslich Gummibärchen und Chips. Ach, es gibt immer einen, dem schlecht wird. Bei uns wurde der Busfahrer richtig böse, als er beim Aussteigen den ganzen Dreck sah, den die Schüler hinterlassen hatten. Er forderte sie auf, das Gröbste aufzusammeln. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell sie plötzlich alle aussteigen wollten. 3 Schüler versuchten gleichzeitig durch die Bustür nach draußen zu kommen. Sie blieben stecken, quetschten aber trotzdem weiter. Daniel half dann von hinten mit und alle 4 landeten vor dem Bus im Dreck. Obwohl es bei den 4 Tränen gab, haben wir anderen uns kaputt gelacht. Ich kann mir die Szene gut vorstellen. Als wir endlich am Ziel waren, hat uns aber die Aussicht entschädigt. Na, wenigstens etwas. Das Beste ist immer die Rückfahrt. Da sind alle total erschöpft. Es gibt keine Streitereien mehr um die Sitzplätze und es ist relativ ruhig, weil einige einschlafen. Genau, allerdings war ich genauso kaputt. Kann ich mir vorstellen. Na dann, bis zum nächsten Ausflug.